Das Pyongyanger Tischtennis Open der Welttour der Internationalen Tischtennisföderation 2016, das am 29. Juni eröffnet worden war, ging am 3. Juli zu Ende. Im Herren-Einzel der Senioren belegte ein Koreaner den ersten Platz und ein Chinese den zweiten, und im Damen-Einzel der Senioren die Koreanerinnen den ersten und den zweiten Platz. Im Herren-Doppel der Senioren kamen die Chinesen auf den ersten und den zweiten Platz und im Damen-Doppel der Senioren die Koreanerinnen auf die beiden Spitzenplätze. Auch im Herren-Einzel und im Damen-Einzel unter 21 Jahren errangen die Koreanerinnen und Koreaner den ersten und den zweiten Platz. Den Tischtennisspielerinnen und Spielern, die ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, wurden die Medaillen verliehen.